Kundgabe 2566. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.11.1942. Falsche Propheten. Prüfet die Geister. Lasset euch nicht verführen von falschen Propheten. So warnet euch der Herr. Und er will euch dadurch mahnen, alles zu prüfen, bevor ihr es annehmet als Wahrheit. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Folglich werden auch aus der Finsternis Propheten hervorgehen, die sich anmaßen, ihre Lehren als Wahrheit in der Welt zu verbreiten. Und den Menschen liegt es nun ob, ihre Reden zu prüfen. Und sie werden es auch können, so ihr Wille der Wahrheit zugewandt ist und sie Gott um Erleuchtung bitten. Denn Gott hat ihnen einen Hinweis gegeben, worauf sie achten sollen. Er hat es ihnen angekündigt, dass falsche Propheten, falsche Geister sich äußern werden. Diese aber werden Christus verleugnen. Sie werden ihn nicht anerkennen als Gottes Sohn, als Erlöser der Welt. Sie werden die Göttlichkeit Jesu in Frage stellen und so nach niemals in der Liebe stehen. Denn die Liebe erkennet und bekennet Jesus Christus. Und daran werdet ihr die falschen Propheten erkennen, dass sie bar jeder Liebe handeln, wenngleich sie mit süßen Worten und verführerischen Reden die Menschen für sich zu gewinnen suchen. Sie versprechen der Welt das Heil und wollen ihr den Glauben an Jesus Christus rauben. Und jene sind es, die euch verführen wollen und vor denen euch der Herr warnet. Sie predigen Liebe, aber ihr Handeln ist bar jeder Liebe und ihre Reden sind falsch. Sie sind voller Heuchelei. Es ist nicht der Geist Gottes, der aus ihnen spricht, sondern der Geist dessen, der von unten ist. Wo aber Christus bekannt wird vor der Welt, dort äußert sich auch der Geist Gottes und diesen höret. Denn er wird auch von der Liebe predigen, die sich in Jesus Christus der Welt offenbart hat. Er wird euch den Weg zeigen zu Gott. Er wird euch die Liebe lehren, die allein zu Gott führt. Er wird euch die Gnaden des Erlösungswerkes zu vermitteln suchen und euch ständig hinweisen auf Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, der zur Welt kam, um eure Sünden auf sich zu nehmen durch seinen Kreuzestod. Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen. Er ist den Weg auf Erden gegangen, um euch zu zeigen, wie ihr euch freimachen könnt von den Banden der Welt, von den Banden des Widersachers. Er ist den Weg auf Erden gegangen für euch, zu eurer Erlösung. Ihr sollt ihm nachfolgen, und dazu müsstet ihr ihn anerkennen. Daran also erkennet ihr den rechten Propheten, dass er euch Jesum Christum zuführt. Und dann könntet ihr seinen Worten Glauben schenken, denn der Geist, der für ihn zeuget, ist der Geist aus Gott. Doch ablehnen sollt ihr die Stimme dessen, der sich wider Christus stellt. Denn er redet im Auftrag des Gegners von Gott, der die Menschen in die Sünde leiten will und sie dem Verderben entgegenführt. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Doch so Gott euch seine Diener sendet, die für ihn zeugen, so höret sie an und befolget ihre Lehren. Denn sie sind seine Vertreter, durch die er selbst zu euch redet, auf dass ihr den Weg zu ihm findet. Amen.